Lesen Sie jetzt die Aufgaben 14 bis 16. Haben Sie eine Lösung, wie man sich diesem Zwang zur Kommunikation entziehen kann? Wir müssen Richtlinien aufstellen. In einigen Unternehmen hat man bereits erkannt, dass die Mitarbeiter irre werden durch dieses ewige Kommunizieren. Da wird in betrieblichen Vorgaben klar festgelegt, wann die Geräte ein- und wann sie ausgeschaltet sind. Und auch, wie schnell Mails und Anrufe beantwortet werden müssen. Im Privatleben aber scheinen zumindest Jugendliche mit dem Kommunikationsstress gut klarzukommen. Erstens definiert sich die Anerkennung unter Jugendlichen zu einem großen Teil darüber, wie viele SMS und E-Mails sie bekommen. Und wenn sie frisch verliebt sind, ist SMS die ideale Plattform. Und zweitens sind die Jugendlichen natürlich mit dieser Technik groß geworden. Aber die Gehirnforschung zeigt ganz klar, wir können mehrere Dinge nicht gleichzeitig machen. Nur im raschen Wechsel nacheinander. Und das hat Folgen. Je schneller man zwischen verschiedenen Aufgaben wechselt, desto länger braucht man, sie zu verarbeiten. Sie nennen diesen Effekt die unterbrochene Gesellschaft. Genau. Im Durchschnitt kann sich ein Büromensch 2,5 Minuten auf eine Sache konzentrieren, bevor er von außen unterbrochen wird. Durch einen Anruf, durch einen Kollegen, durch eine E-Mail. Wir leben inzwischen so stark in dieser Unterbrechungsunkultur, dass nicht mehr die Arbeit durch Mails unterbrochen wird, sondern umgekehrt, das Mailen durch die Arbeit. Wir können uns gar nicht mehr richtig konzentrieren. Ich kenne das von mir selbst gut genug.